Glaubst du, wir haben gleichzeitig geklatscht? Ich glaube schon. Gut. Mach meinen Stuhl zurecht zockeln. Sollen wir nochmal klatschen? Hallo, ja, hallo. Ich wollte dich mal zuerst reden lassen. Ja, aber dann haben wir trotzdem gleichzeitig geredet. Ja. Wir können, wir reden jetzt gleichzeitig. Wir könnten jetzt immer gleichzeitig reden. Hallo, willkommen zum Schaumbad. Genau. Hallo, willkommen zu Folge 79. Ich habe diesmal nachgeguckt, in welcher 79. Folge wir sind. Wir sind in Folge 79. Kanada rückt näher. Und wir müssen direkt mal aufarbeiten und ein dickes Sorry an die Community raushauen. Unsere letzte Folge, und ihr hört vielleicht den guten Ton, wir haben neues Aufnahmeequipment. Unsere letzte Folge hat hart gerauscht zwischendrin. Wir hatten da einen Kabelfresser. Wir hatten einen kleinen Kabelfresser. Wir hatten einen Kabelfresser. Heute haben wir das dicke Besteck, die lange Tüte haben wir aufgefahren. Die lange Tüte steht hier jetzt auf dem Tisch. Deshalb, das sollte jetzt besser werden. Sollte besser sein, ja. Es tut uns sehr leid, aber wir können nichts dafür natürlich. Schuld haben irgendwelche anderen Menschen. Genau, die Kabel. Hersteller, genau. Aber zeigt jetzt mir aufgefallen, wie viele Leute, man kriegt ja nie was mit, wenn man einen Podcast macht, wie viele Leute uns hören. Ich habe mindestens dreistellig, also Mitte dreistelligen Bereich. Also dreistellig 500. Dreistellige 1000. Nee, aber mein Postfach war voll mit, eure Folge kann man nicht hören. Dann habe ich gedacht, sollen wir reagieren? Nein, reagieren wir nicht. Ja, und dann schicken die teilweise Anhänge mit über 20 Megabyte. Ja. Und unsere Postfächer. Also wenn ihr euch beschwert, dann ein bisschen weniger Anhänge rein. Ja. Ja, das würde uns technisch, ihr landet auch im Spamfilter, IT-Infrastruktur würde das entlasten. Außerdem bitte nicht über Instagram und unsere Facebook-Seite, weil das betreut ja unsere Web-Content-Managerin Nicoletta Hasenberg. Und die ist dann auch überfordert. Die will coolen Content für euch schaffen. Ja, gut, die ist schwer zu überfordern. Die ist absolutes fit. Arbeitstier. Fit und jung. Jung im Gegensatz zu uns. Die kann die Sprache der Jugend. Ja, genau. Die kann Instagram bedienen. Ich weiß nicht mehr, wie man das schreibt. Ja, wahrscheinlich mit einem I drin. Da würde ich drauf wetten. An welcher Stelle? Vorne. Vorne. Ja. Vorne. Gut. Ja. Ich bin auch, ist ja auch mal ganz wichtig, die Leute abholen, in welcher Lebensphase befinden wir uns gerade. Ich bin in der Wegorgelphase. Morgen ist mein letzter Tag vom Urlaub. Oh. Ich bin ordentlich am Wegorgeln und so fühle ich mich auch, wie eine alte Orgelpfeife. Ich hasse Urlaub. Urlaub ist das Schlimmste. Davor alles furchtbar, danach alles furchtbar und währenddessen alles furchtbar, weil du darüber nachdenkst, wie furchtbar alles davor war und danach sein wird. Nee, das kann ich ganz gut ausblenden. Ja? Ich ignoriere auch sehr viel dann im Urlaub. Außer mich stört jemand so richtig. Aber ich kann sehr gut ignorieren im Urlaub. Ich kann mein Leben insgesamt gut ignorieren. Aber vorm Urlaub wegorgeln, also ich finde auch, das ist so eine wirklich, das steigt exponentiell an zu totalem Genervtsein. Und zwar immer vom Urlaub, weil man alles wegorgeln muss. Ja. Aber hast du dich dann auch manchmal einen Rausch, so ein Runner's High, ein Worker's High? Ein Orgelrausch. Ein Worker's High, so dass du. Also Worker's High habe ich schon, aber ich bin dann trotzdem genervt. Du schraubst Zeug weg, eine E-Mail nach der anderen, machst alles und dann kriegst du so ein High. Und also dein Puls auf 4000, aber abends, wenn du dann zusammenbrichst, denkst du, ja, Mann, heute habe ich georgelt. Ja. Heute habe ich georgelt. Workers High habe ich gerade gefunden. Das habe ich jetzt hiermit patentiert. Finger weg von diesem Wort. Der Wikipedia-Eintrag ist schon geschrieben. Ich glaube auch. Ich wollte eigentlich heute damit einsteigen in den Podcast, aber wir mussten uns ja entschuldigen für die letzte Folge. Das mit so einem 90er-Jahre-Radiospruch. Hallo, hier sind die drei lustigen zwei vom Podcast, das Schaumbad, weißt du? In den 90ern hat man gerne mal den Witz gemacht, wenn man falsch gezählt hat. So, hier sind die drei lustigen zwei. Ja. Ich glaube, daher kommt auch, also die Fantastischen Vier basiert zwar nicht auf dem Witz. Das sind noch vier. Ja, jetzt sind halt vier. Deswegen. Ja. Aber also so 90er-Witze waren halt immer so, hier sind die vier lustigen Fünf oder sonstiges. Das also, ach, das war mal so ein 90er-Witz. In den 90ern wurden die doch häufig gemacht, so Anfang der 90er. Ja, also, ich kannte diese drei lustigen zwei von, wir hatten mal einen Kastenlauf gemacht. Okay. Und ein Team hieß die drei lustigen Zwei und ich fand das super lustig. Und ja, das war also in den 2000ern. Ah ja, gut. Wahrscheinlich war das ein älterer Teilnehmer. Ja. Ja. Naja. Aber finde ich gut. Ich finde, wir sollten öfter so einsteigen und nicht so durcheinander von irgendwelchen langen Tüten was erzählen. der große Besteck. Weißt du, was eine lange Tüte ist? Als erstes hat man dann natürlich die Assoziation dazu an Drogennaschs. Und nein, ich mache mir Sorgen, denn die Pillen sind noch ganz weit heute. Es geht um technischer Begriff. Also es kommt aus der Welt der Produktionstechnik. Okay, dann so wie also wenn du das jetzt gerade meinst, entweder Länge der Mikrofone oder die großen Kameras. Genau, das ist das Teleobjektiv. Ah. So ein Objektiv, ja, wo du weit weg filmen kannst. Sachen weit weg nachfilmen. Ich bin sehr guter Erklärer von Kameratechnik. Ja, diese langen Tüten, die man vorne auf die lange Kamera Tüte. Ah, wir müssen die lange Tüte draufziehen. Aber das ist ja häufig bei Produktionsfirmen so. Ist das insgesamt in der Branche so oder nur in deiner Bubble? Dieser Begriff? Ja. Vielleicht ist es auch ein Bubble-Begriff. Ja, also ich würde mal die Frage an die Community rausgeben. Ja, vielleicht heißt es auch nur da so. Weil ich habe auch mal in einem OP gearbeitet. Ja. Und die hatten auch interne Begriffe für verschiedene Bestecksorten. Genau, und die nirgendwo anders wahrscheinlich dafür verwendet werden. Genau, ja. Es gab einen Besteck, das ist sehr rassistisch. Es war so ein schwarzer Hebel irgendwas. Oh Gott, das Ding aber war, du sagst jetzt nicht das N-Wort, oder? Nein. Okay. Aber dieses Ding hieß Obama. Okay. Als schwarz. Also es war das einzig schwarze Besteckstück. Ja. Alles ist aus irgendwie Metall und Chrom und was weiß ich. Aber das war irgendwie so ein schwarzes Plastik. Und das war dann der Obama. Ja, Obama bitte, sagt er dann der Schwester. Und die, okay. Ja. Ja gut, aber also den Rassismus mal außen vor. Dass man natürlich so ein bisschen Handwerksbesteck auch anders nennen muss, weil gerade im OP, also lange Objektiv, könnte man noch sagen, aber im OP, die sehen ja alle gleich aus, diese Teile. Genau. Und da die Fachbegriffe, die werkzeugmechanischen Fachbegriffe lernen, kann ja auch zu Missverständnissen führen. Also dann lieber so eine Spitznamen-Sache. Bin ja ein großer Fan von Spitznamen. So merke ich mir eigentlich alle Menschen auch. Ja. Ja. Du bist zum Beispiel der traurige Blick. Der traurige Blick. Und dann macht sofort bei mir Peter. Ja. Ja. Ja. Ich finde auch, beim Zahnarzt könnten die das mal einführen, Spitznamen für die Zähne. Sonst gehen die ja so durch. Ich war neulich beim Zahnarzt. Ja, 38. Die 4D hat F6, 9, 4C, T7, 4D. Und dann fragt die Helferin immer zwischendurch so, was war die 4D, F9, genau. C6? Nein. Ah. Schön ist, wenn die Zahnfleischtaschen gemessen werden und sie dann nochmal neu anfangen. Du wirst die ganze Zeit gepiekst. Mm. Und sie weiß dann nicht mehr ganz genau, bei welchem. Und dann geht sie so drei Zähne zurück. Und du denkst da, du stichst die ganze Zeit mit Metall in meinem Zahnfleisch rum. Verzählt euch nicht, verdammt. Genau, ja. Konzentriert euch mal. Und vor allen Dingen kann man nochmals rumfluchen. Ihr seid keine Mediziner, ihr seid nur Handwerker. Man kann ja nochmals rumfluchen, weil du hast ja Zeug im Mund. Ja. Ja. Ja. Aber die sollten auch nicht diese Zähne nicht 4694D nennen, sondern auch einfach Ralf. Ja. Oder. Ja, vielleicht einfach das Alphabet durchgehen. Nein, irgendwie was Lustigeres. Schabeutz. Schabeutz. Schabeutz hat eine Plastikfüllung. Ich fände ganz Föhr gut. Hat ja, hier eine gut. Abgebrochene Ecke. Fände ich auch ganz gut, weil dann würde ich sagen, alle Weisheitszähne sind Nordseeinseln. Noch sind sie da, aber wer weiß wie lange. Genau. Ja. Fände ich gut. Ja. Also, liebe Zahnärztin, denk mal bitte. Hast du den Borkum oder Wangerook gezogen bekommen? Also bei mir sind Borkum und Wangerook raus, Sylt und fällt mir keine Nordseeinsel mehr ein. Borkum, Söst. Söst. Nee, ich habe einen ganz kleinen Weisheitszahn, den nenne ich dann Helgoland. Also mir nehmen Söst wird mir leider rausgenommen, weil zu viel Dünenfraß. Ich hab ja zwei kleine Helgoland hinten. Helgoländer. Freuen sich immer alle bei der Zahnarztpraxis, also meine Zahnärztin ruft häufig und ich muss dann nicht gendern, weil sie hat nur Helferin. Das ist eine sehr weibliche Praxis. Vielleicht gehe ich deshalb dahin, da ist, ich brauche beim Zahnarzt noch schweren Testosterongeruch so. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall ruft sie immer, wenn sie neue Zahnarzthelferinnen da hat, ruft sie die immer her, auch Auszubildende, und zeigt denen immer ganz stolz meine Weisheitszähne, meine oben. Weil das sind die kleinsten Weisheitszähne, die sie je gesehen hat. Also ich habe winzige Weisheitszähne. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. Doch, alles an dir ist sehr, sehr groß. Aber ja, das ist dann auch immer so, da sieht man so einen großen Mann und dann hat der so kleine Weisheitszähne. Ja, ja. Gucken Sie die mal an. Das ist so, als hätte ich, also in der Zahnarztwelt ist, glaube ich, bei mir so, also so wie meine Zahnärztin reagiert, habe ich hinten einen ganz kleinen Papi und eine Kitty. Weißt du, so ganz süße Welpen und ein kleines Kätzchen. Also für Zahnärzte muss das so aussehen. Also du darfst sie auch für immer behalten. Ja, die müssen da raus. Unten hatte ich ganze Kavenzmänner, die sind rausgewumst worden. Aber oben habe ich scheinbar süße Zähnchen. Und so einen richtig großen Obama dafür genommen und rausgeorgelt. Naja, aber so viel zu meinen süßen Zähnchen. Ja, wir wollten gar nicht. Wir wollten ja gar nicht mehr so viel Privates erzählen. Ja. Da wir eben bei den 90ern waren, magst du Body-Switch-Komödien? Ich überlege gerade, was gab's denn da? So Freaky Twins? Friday ist das bekannteste. Habe ich nicht gesehen. Twins gibt's. Ja. Aber ist das eine Body-Switch-Komödie? Es gibt auch häufig Hund wechselt mit Alter. Ja. Oder aber auch Tochter wechselt mit Mutter. Ich weiß nicht, wie die Filme genau, alle heißen. Plötzlich Prinzessin war, glaube ich, so ein Ding. Nee, ich glaube, die wird einfach nur Prinzessin. Ja, auf jeden Fall, zwei Leute wechseln ihre Körper. Also der Geist geht in den anderen Körper. Ja. Magst du diese Filme? Ich denke schon. Vielleicht auch nicht. Also ich glaube, gerade diese 90er-Komödien mochte ich immer nicht, wenn da zu viel Verwirrungspotenzial war. Also du weißt schon, was abgeht, aber alle Menschen checken es nicht. Und das nervt mich dann immer. Ja. Ich will, dass alle den gleichen Wissensstand haben wie ich. Finde ich nachvollziehbar. Mich haben sie genervt, weil ich die Vorstellung, in einem anderen Körper zu sein, wirklich schrecklich finde. Ja. Also gerade so die gibt viele dieser schlecht produzierten dann auch, wo auf einmal die Tochter im Körper ihrer Mutter ist. Ja, sowas. Also, aber ich unangenehm. Den Gedanken fand ich aber immer interessant. Einfach nur, um zu wissen, wie man sich fühlt. Weil vielleicht hat man ganz andere Schmerzen. Weißt du, ich habe vielleicht irgendwelche Schmerzen, die ich einfach mich dran gewöhnt habe, die ich einfach aushalte, mein kaputter Föhr oder so. Ja. Wenn jetzt jemand anders in meinen Körper gehen würde, der würde die ganze Zeit sehr leiden, wegen dieser Kariesstelle zum Beispiel. Ah ja. Oder weil mein Rücken schmerzt oder so. Ich bin einfach gewohnt an meinen Rückenschmerz, ja. Aber ein anderer würde sterben daran. Ja. Genau, diesen Gedanken fand ich immer sehr interessant. Das ist auch ein philosophisches Konzept, wo sehr viele davon überzeugt sind, dass die Wahrnehmung von Menschen doch so unterschiedlich ist, dass du das psychisch gern verpacken würdest, in einem anderen Körper zu sein, weil die Wahrnehmung so anders wäre. Ja, oder auch Farben. Wenn du dich wie in einem LSD-Rausch fühlen würdest. Genau, auch Farben. Ja. Vielleicht siehst du grün als blau, aber du hast gelernt, die Farbe heißt grün und nennst es einfach grün, aber du siehst es blau. Ja, das widerspricht so ein bisschen der Farbenblindheit als Diagnose auch. Man hat schon ein ähnliches ästhetisches Verständnis von Farbe, weil es ja hauptsächlich Lichtbrechung ist. Sonst würde Ästhetik nicht funktionieren. Also wir nehmen das ähnlich wahr, aber wir nehmen es auf jeden Fall nicht gleich wahr. Ich wollte dich nicht runterbuttern, aber wenn ich in deinem Körper an dieser Stelle ab, ja, wenn ich in deinem Körper auch, weißt du, wenn du jetzt in meinen rutschen würdest, dann wärst du auch auf einmal diese ganze Fröhlichkeit. Du würdest ja denken, du hättest irgendwas genommen, und zeitgleich wäre ich einfach fürchterlich traurig in deinem Körper und wüsste gar nicht warum. Weißt du, die ganzen Hormone, die mich da übermannen. Ja. Genau, weil ich hätte den Mut. Ja. Wenn ihr wissen wollt, worüber wir da reden, hört unsere Live-Podcast-Folge. Aber in mich reinrutschen ist gar kein Problem. Das biete ich dir jederzeit an. Super. Schön. Also in der Wanne vielleicht mal? Ja. Wir sitzen ja auch in der Badewanne. Platsch, platsch. Platsch, ach, stimmt. Der gute alte Witz. Dass wir am Anfang wirklich so getan haben, dass wir in der Wanne aufhören. Aber die Leute haben es auch geglaubt. Ja, sie haben geglaubt. Zeitgleich hat mir letzt noch mal jemand eine Frage nachgestellt, aber ihr wart doch nicht wirklich in der Sauna. Und da waren wir wirklich. Das glaubt also tatsächlich keiner, ja. Ich denke auch, nächsten Monat wird es keiner glauben, dass wir im Wohnmobil sind. Ja. Aber wir werden da kommt gleich noch ein Trailer in der Pause, deswegen will ich nicht zu viel verraten. Nein. Wir haben, glaube ich, auch in der letzten Folge schon verraten. Wir haben über nichts anderes geredet. Aber hat ja so hart gerauscht. Die Kabel waren kaputt, deshalb habt ihr es nicht gehört. Ich habe auch zum ersten Mal den Bedürfnis, aber wir haben da noch nie getan, eine Folge runterzunehmen und einfach neu zu schneiden, dass sie hörbar ist. Oder neu aufnehmen. Hast du das Transkript dabei? Nee. Nicht? Nee, das wäre mir auch zu viel Arbeit. Also entweder schneiden wir die rauschenden Stellen raus. Kommen wir, ich druck gleich mal das Transkript aus, dann setzen wir uns nach dieser Folge hin nochmal, nehmen die 78 nochmal auf. Das machen wir. Für euch machen wir das. Die wird nie auftauchen. Ja, das die Leute werden dich entlarven. So wie Andi Scheuer. Der hat nämlich übrigens mit seinem Mautdebakel den Bund 243 Millionen Euro gekostet. Ja, gut. Das die ist Quelle ist die Taz. Das ist ein Haufen Geld. Das CSU-Sprachorgan. Es ist Taz. Eine Person, die auf dieses, er verantwortet, das Ministerium, das versagt hat. Für eine Person, wenn man die dafür haftbar machen könnte, das wäre lustig. Muss einfach 243 Millionen Euro zurückzahlen. Oder Milliarden, wie viel was? Millionen. Ich schaue nochmal nach, ich habe mir extra aufgeschrieben, Millionen, wenn ich falsches sage. Es sind nur Millionen. Also Milliarden wäre auch krass. Ja, aber so ein CSU-Politiker. 243 Milliarden, das wäre 2,5 von diesem Sondervermögen, weil wir jetzt für Krieg ausgeben. Also er hätte dieses Mautdebakel. Das würde ich Andreas Scheuer schon zutrauen. 243 Millionen Euro ist halt auch schon eine Menge, ne? Es ist ein Haufen Geld, aber... Hängt der jetzt eigentlich auch im Silicon Valley mit Kai Diekmann und wie hieß nochmal hier dieser schlechte Minister, den alle gut fanden? Gutenberg. Dieser schlechte Minister, den alle gut fanden? Wer fand ihn denn gut? Ach, die Bild-Zeitung hat ihn noch so hoch gepetert. Ach so, ja, stimmt. Die ist der Maßstab. Ja. Ja, die Bild-Zeitung ist halt der Maßstab für Leute plappern die Sachen dann zu, sagen wir mal, 15% in der Gesellschaft nach. Der Begriff Heizdebakel. Oh Gott, ja. Ja, das ist eine Bilderfindung. Wie häufig müssten wir den hören in den letzten Monaten? Ich habe mich ferngehalten von der Bild. Hm. Bis auf gestern, da bin ich mal an so einem Bildschild vorbeigelaufen, wie sie vor so Kiosken stehen. Da stand drauf, wirklich Breaking News, topmodern, Jan Ullrich hat sehr viel Kokain genommen. Nein. Das ist eine Nachricht Wahnsinn. Am 19. Juli 2023. Cool. Auf der Titelseite. Wahnsinn. Also, hä? Naja, wenn die meinen. Jetzt, hast du was mitgebracht? Ja, ich hab ja schon viel eigentlich hingeworfen, aber ich habe einen kleinen Aufreger, der mir immer mehr bewusst wird. Oh. Der war während Corona schon nervig, jetzt sind Leute aber mehr in Gruppen unterwegs. Und ich merke immer im Alltag und ich beobachte noch. Tief in mir drin ist ja so ein kleiner Soziologe. Blockwart. Ich weiß nicht, wo der Blockwart und Soziologe. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Ja, ja, genau. Fast identisch. Menschen beobachten. Ordnungsamt und Soziologie, beides eigentlich der gleiche Beruf. Auf jeden Fall fällt mir immer wieder auf, und das ist weder Geschlecht noch altersabhängig, aber es gibt Leute, die können keinen Platz machen. Vor allen Dingen, wenn die in der Gruppe gehen, zu zweit oder zu dritt und den kompletten Gehweg einnehmen. Und da können 15-jährige Teenagerinnen sein, das können aber auch zwei alte Männer sein, das kann aber auch eine Gruppe von fünf betagten Damen sein. Manche Gruppen machen Platz oder auch Einzelpersonen, wenn es super eng ist, die dich einfach komplett ignorieren und einfach geradeaus gehen. Und das ist wirklich geschlechtsunabhängig, altersunabhängig. Und Bildung bin ich mir nicht ganz sicher, weil sie sehen alle ziemlich dumm aus. Ich glaube, das ist einfach Wichser-abhängig. Ja, dumme Menschen. Ist jemand ein Wichser oder nicht? Ja. Also denkt jemand an andere Menschen als sich selbst oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also das, genau. Aber mich irritiert dieser Autismus, weil letztendlich sind das auch häufig Personen, die gute 20 bis 25 Zentimeter kleiner und wesentlich zierlicher als ich sind. Heißt also, wenn wir wirklich gegeneinander laufen würden, würde die Person in den Kürzeren ziehen. Also das ist nicht so, dass man würde ja erstmal denken, das sind so steroid aufgepumpte Gockeltypen. Die gibt es auch, die keinen Platz machen. Aber die sind auch dumm. Also ich glaube, die Verbindung ist halt einfach... Aber was passiert denn, wenn... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, Autismus ist nicht der richtige Begriff. Da würde allen Autisten... Unempathismus. Unempathismus. Wichserness. Wixness. Ja. Was passiert? Ich nenne sie einfach dumme Menschen so. Ja, dumm. Das hat ja nichts mit fehlender Intelligenz zu tun, sondern halt mit wenig Empathie für andere Menschen. Ja, aber was ich mich gerade frage, was passiert, wenn zwei dieser Art Menschen aufeinander treffen? Das ist eine sehr zentrale Frage, die ich mir häufig stelle. Weil also ich weiche sehr, sehr häufig natürlich Menschen aus. Ja, ich auch. Und manchmal habe ich auch den Kessel voll, dann fahre ich meinen Ellbogen aus. Ja. Dann aber, das ist ganz interessant, ich tackle nie jemanden und ich glaube, das ist es nämlich, wenn du mal auf Trotz, also ich fahre den Ellbogen natürlich nicht wie so ein Hühnchen. Schon so. Nee, aber so leicht abgespreizt und denkst halt so, okay, ich habe jetzt gar keinen Platz. Irgendwie werden wir dann wohl aneinander stoßen, dann nicht mit meinem Bauch, sondern mit meinem Ellbogen. Aber komischerweise kommt es dann nicht zur Berührung. Vielleicht sind die Leute auch einfach geschickt im letzte Sekunde aus. Denke ich auch, genau. Wahrscheinlich sind wir einfach Feiglinge. Wir sind Feiglinge. Also wir denken zu weit voraus. Genau, die machen sich erst den Gedanken, wenn man fast schon vorm Knall ist. Genau, wir haben zu wenig Risiko in uns. In uns. Ja. Wir haben sozusagen ein gutes Wort für Risiko. Die letzten Wochen war auch fürchterlich warm. Also. Ja, ja. Ja, wir sind einfach Lappen. Wir sind Lappen. Vielleicht sind wir einfach Lappen. Ja. Und trotzdem ungrazil. Sind sie unempathische, dumme Menschen. Und wir sind so ungrazil und klobig. Ja, vielleicht klobig auch das. Klobig übrigens, ja. Sehr schönes Wort. Dass wir wissen, wir sollten früh ausweichen, weil in der letzten Sekunde werden wir auf jeden Fall versagen. Ja, da werden wir versagen, dann würde es Tode geben. Ja. Ja. Im schlimmsten Fall. Aber ich weiß, was du mal. Ich beschimpfe die dann auch oft viel zu laut. Ach, du bist so der Beschimpfer? Ja, ja. Ja, weil ich bin eher der körperliche Anspannung und lass mal drauf ankommen. Nee, also atmen und dann, also ich gucke schon, dass ich dann außer Hörweite bin, aber vielleicht hören sie noch eine Flocke von meinen Wörtern, wie meistens auf Englisch, Florig. Es gibt eine Person in meinem Umfeld, die auch sehr, sehr gerne sofort eine klare Ansage macht, so nach dem Motto, danke fürs Platz machen oder so. Du Hurensohn. Nee, meistens ohne Beleidigung, sondern eher so, danke, aber da steckt viel Hass dann in der Stimme. Ja, beleidigen ist dann auch direkt wieder Straftat. Und das ist mir dann immer schon so ein bisschen unangenehm sogar. Ich bin ein konfliktscheuer Platzmachender Lappen. Absolut, ja. Absolut. Aber wir entschuldigen uns natürlich auch bei allen. Wir wollten hier jetzt niemanden zu nahe treten. Doch, aber wenn ihr zu spät Platz macht, seid ihr einfach nur dumme Menschen. Ihr seid dumme Fixer. Also den Konflikt suche ich jetzt geschützt durch ein Mikrofon in der Aufnahme rein. Das ist das Schöne hier. Ja. Wir haben hier eine Insel, wo unsere Hörerinnen und Hörer, da bin ich mir sicher, sind nämlich auch so drauf, die machen auch Platz. Die haben uns ja jetzt auf den Ohren, gehen gerade den Gehweg lang. Da kommt wieder so eine Gruppe von Vollidioten. Ja. Kinderwagen-Menschen. Auch junge Mütter mit zwei Kinderwagen, aber die kommen auch selten noch raus. Da habe ich am meisten Verständnis noch für. Ja, ich habe gestern eine als blöde Hure beschimpft. Eine junge Mutter? Ja. Ja, gut. Aber so subtil wieder. Also eher, ich habe es vor mich hingebrabbelt. Ich bin mir sicher, dass sie es nicht gehört hat, weil sie immer nur an sich denkt und sowieso gar nichts wahrnimmt. Ich kann das voll nachvollziehen. Aber Hure ist halt schon hart. Du weißt ja nicht, wo der Kind herkommt. Ja, also es ist gut möglich, dass sie als Prostituierte arbeitet. Ja, sonst kriegt man ja keine Kinder. Da muss der Sex im Spiel sein. Also ein Schritt zur Prostituierten ist durch dieses Kind schon bewiesen. Ja. Sie hat Sex gehabt. Stimmt. Ja. Es ist so einfach. Die Welt ist so einfach. Das ist eine Kausalkette. Ja. Also alle Mütter sind, also alle Kinder sind Hurensöhne und Hurentöchter. Und alle Mütter sind Huren. Und auch wir sind. Wir sind freier. Dann. Also Männer. Sollen wir nochmal lustig werden? Ach, ich fand das oder so hast lustig. Du noch einen Aufreger? Ich überlege gerade. Weil sonst habe ich einen lustigen Spruch, den ich letzt gelesen habe, den ich wirklich gut fand. Habe ich irgendwo im Internet gesehen von $25, wer auch immer das ist. $25. Ja, aber cool. Das klingt nach so einem Fünfer. Der Spruch, den ich fand, den super. Sometimes if you say, wow, you are tall, to a tall person, they realize they are tall for the first time and thank you with cash. Und als großer Mensch kann ich das auch voll nachvollziehen, weil du hörst als großer Mensch, und ich bin ja nicht so riesig, aber ich bin recht groß. Du bist überdurchschnittlich, ja. Hörst du häufig, Mensch, bist du aber groß. Und Mensch, hast du kleine Weisheitszähne. Und in dem Moment, also als ich das erste Mal gesagt bekommen habe, und ich habe nur einmal gesagt bekommen, nee, aber ich fand den Spruch super. They realize, they are tall. Gibst du den Leuten, und thank you with cash. So ein Bündel Fünfer immer dabei haben? Und dann sagen, Mensch, das höre ich zum ersten Mal, danke. Ich wusste gar nicht, dass ich groß bin und ihnen einfach einen Fünfer in die Hand drücken. Ja. Oder ein Zehner, komm. Nee, wir müssen Fünfer sagen. Wir haben seit der Pannenfolge weiß ich, dass wir sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer haben. Ah, okay. Folgen die mich und sagen dann immer, ja, boah, bist du groß. Nee, die Regel muss sein, das muss ein Mensch sein, den du nicht kennst. Ja, könnten ja auch Hörerinnen und Hörer sein, die sich die einfach so tun, im Rewe ansprechen. Würdest du mich ansprechen, wenn du mich auf der Straße sehen würdest? Ja, weil wir uns ja kennen. Ah, ja. Also ich würde mich freuen, dich zu sehen und dann sagen wir, hey Peter. Nee, kann ja sein, dass du gesehen? Halt sagst, ach komm, da ist der Peter, der will bestimmt nicht gestört werden. Achso, Promis anquatschen. Ja, genau. Ich bin... Du bist Promi. Deswegen habe ich ja gesagt, ach so, Promis anquatschen. Ja, ja. Ja. würde ich in den seltensten Fällen tun, außer ich bin richtig Fan. Also ich bin... Okay, du darfst mir... Erster Name, der dir in den Kopf kommt, den du anquatschen würdest. Ja, ich bin von wenigen Sachen so richtig Fan. Ja. Schauspieler fallen schon mal raus. Also da würde mir jetzt keiner einfallen. Erster Mensch in deinem Kopf. Wahrscheinlich irgendein Musiker. Ja, das ist ja das Ding, weil ich ja sehr viel Punkrock höre. Mhm. Die Leute quatschen. Da ist ja, also gerade bei den normalen US-Bands ist ja nicht so die große Barriere. Ich meine jetzt da irgendein Superstar wie Kurt Cobain. Kurt Cobain, ja. Den würde ich anquatschen. Ja? Ja. Mir ist jetzt kein anderer. Frank Sinatra. Keine Ahnung. Also, Ich meine jetzt dieses Level von absolut. Nee, ich glaube, oder ich bin richtig Fan, ist vielleicht auch der falsche Begriff, weil vielleicht bin ich jetzt so richtig Fan. Aber nehmen wir mal an, du bist im Urlaub jetzt in, keine Ahnung, irgendwo an der Küste vom Mittelmeer. Mhm. Gehst an ein kleines Strandcafé und da sitzt nur eine Person, die ist Dave Grohl von den Foo Fighters. Du siehst, der sitzt da gemütlich und schlürft einen Espresso. Dann würde ich mich, glaube ich, da mal. Würde ich mal sagen, hey Mensch, deine ersten zwei, typischer deutscher Spruch, deine ersten zwei Platten waren ganz gut. Und dann wurdest du scheiße. Erzähl mir mal eine Geschichte. Von Kurt Cobain. Von Kurt Cobain, ja. Oder Dave Grohl war doch mit Kurt. Der ja, war ja, bei Nirvana. Ja, der war bei Nirvana. Ja, ja, ja, ja, genau. Deswegen, ich bin auch Punkrocker. Deswegen bin ich, glaube ich, auch nur auf Dave Grohl gekommen. Aber vielleicht hätte der ja auch Lust drauf zu erzählen. Klaas Häufer Umlauf hat mal in den ihrem Podcast erzählt, dass er das sehr mag, wenn er irgendwo alleine sitzt und die Leute recht freundlich sind. Einzelpersonen, der dann auch gerne mit denen sich hinsetzt und sich unterhält, wenn die sich freundlich bitten, ob sie sich zu ihm setzen können. Und wenn er dann eh nichts zu tun hat, dann quatscht er auch gerne. Also was ich mal gehört habe, was Promis mögen, also würde ich auch mögen, passiert mir auch häufig, dass man zu denen hingeht und sagt so, will gar nicht stören. Ich finde nur deine Arbeit sehr gut. Also wenn du die Arbeit oder die Werke von... Ja, so einen Satz würde ich auch als erstes sagen. Wenn du die Werke von ihm lobst. Ja. So. Also was ich deine Musik finde ich sehr gut. Ich höre ich seit 20 Jahren. Oder ich habe deine Bücher geliebt. Bla, bla, bla. Sowas hören die gerne und denken so, okay. Das ist einfach nur ein Lob für die Arbeit, die du machst. Was man sich halt sparen sollte, gerade bei US-amerikanischen Künstlern, weil da ist das sogar schon Running Gag, the German Compliment... I like your und dann, wie beim Beispiel Dave Grohl, die ersten zwei Alben der Foo Fighters, aber danach, und dieses But ist wirklich, geht als German Compliment. Ah, okay. Weißt du, du lobst erstmal, aber dann kommt noch eine Einschätzung nach Kritik, die du aber auch noch bitte teilen willst, weil jetzt haben sie doch stark nachgelassen. Oder auch andersrum. Ja. Eure letzten zwei Alben waren ja ganz gut, aber weil ihr da am Anfang fabriziert habt, ja. Die ersten 7 Staffeln Scrubs fand ich geil. Aber, am Ende wurde es ein bisschen komisch. Ja. Aber trotzdem, gute Arbeit, JD. Ah so, ich glaube, weil der hat ja auch mit dem Türk-Schauspieler einen Podcast. Donald Faison. Zach Braff und Donald Faison. Irgendwie so. Ja, ja. Die haben auch einen Podcast, die sind ja echte Freunde auch mittlerweile. Ich glaube, wenn einer von den beiden auch in diesem besagten Café sitzen würde... Ja, JD ist oder Dr. Cox oder so. Ja, also so jemanden würde ich auch ansprechen. Ja. Ja. Aber auch nur, ich finde diesen Einstand eigentlich ganz gut. Ich mag deine Kunst und dann siehst du ja, ob die Leute reden wollen oder genau. nicht. Genau, und einfach nur loben. Nicht sagen, euer drittes Album war scheiße. Ja, genau, das würde einfach würd ich abraten. Bei uns auch, ihr könnt sagen, hey, wir fanden, wenn ihr herkommt und sagt, hey, alle Folgen bis auf Folge 78 fand ich geil. Weil die hat hart gerauscht. Dann würde ich sagen, ja, dann fick dich doch. Dann such dir einen anderen Podcast, du Hure. Du bist und jetzt zur Seite mit deinem Kinderwagen. So, ganz genau. So, jetzt. So. Vor allen Dingen, also was ich mir nicht vorstellen kann, und wenn das jemand machen würde, dann würde ich mich wirklich aufregen, wenn die Person sagt, eure ersten 5 Folgen waren noch richtig geil und danach habt ihr nachgelassen, weil das ist einfach nur nicht wahr. Also dann kann die Person das nicht gehört haben, weil wer unsere ersten 5 Folgen gehört hat und unsere neueren Folgen hört und dann sagt, das... Die alten waren viel besser. Da habt ihr noch übereinander gequatscht und hattet Rubriken, die kein Mensch verstehen kann. Das machen wir heute gar nicht mehr. Einziges, das machen wir heute, gar nicht einziges mehr. Einziges Highlight aus den ersten Folgen, das ich auch nur in Erinnerung habe, ist, als du mal erzählt hast, dass du eine Frau gesehen hast, die dem Hund den Arsch abgewischt hat im Wald. Sonst habe ich kein Highlight aus den, aus unserer beliebten Rubrik Tiere. Heute haben wir übrigens gar keine Rubrik, außer eine Pause. Ja. Wir machen jetzt eine Pause. Apropos Pause, oder? Ich habe zwei Sachen noch für die Pause an. Ich war wieder bei ChatGPT unterwegs. Klar, wo sonst? Und da wir jetzt gleich über Punkrock reden, eine Sache. Wir haben über Punkrock geredet. Ja, haben wir schon. Jetzt wird es aber noch mehr. Werden wir noch mehr über Punkrock reden. Wir werden noch mehr über Punkrock reden. Ich habe heute ChatGPT gefragt, welchen Punkrock-Song soll ich in der Kaffeepause hören? Und? Smells Like Teen Spirit von Kurt Cobain. Nee, das würde ich auch nicht als Punkrock. Ich weiß. Ja, aber hast du einen Tipp? Ist einer von den großen 90er-Dreien. Holiday in Cambodia. Nee. Weil das sind 80er auch. Mist. Ist auch viel zu nischig schon. Denk an die Großen. Dann bin ich bei dieser einen Band mit diesen Skateboards. Sum 41? Ja. Nee, ist auch nicht. Noch größer. Die Ärzte. Nee. Die Toten Hosen. Noch internationaler. Amerika? Ja. Hey Ho, Let's Go von den Ramones. Nee, na. Komm, sag's einfach. Klärt einfach auf. Ich lese einfach die Antwort vor. In der Kaffeepause kannst du den Punkrock-Song Basket Case von Green Day hören. Ich meinte Green Day, ich meinte nicht Sum 41. Okay. Ich meinte Green Day. Die mit den Skateboards. Green Day hat, glaube ich, nie Skateboards. Ja, aber das ist so Skatepunk. Egal. Gute Laune. Ja, Skatepunk kann man schon sagen. Ja. Aber nicht nur, dass er mir gesagt hat, was ich hören soll, sondern er ist ein Klassiker und hat eine mitreißende Energie, die deine Pause sicherlich aufpeppen wird. Genieße deine Zeit und lass die Musik dich mitreißen. Es wäre gut, wenn die sagen würden, den Kaffee kannst du eigentlich weglassen, weil der Song gibt dir schon so viel Energie. Chat. Dein Chat GPT. Und dann müssen wir weitermachen und jetzt habe ich ihn verloren, aber ich finde es wahrscheinlich schnell wieder. Wir sind ja nächstes Völklein. Ist ja wieder eine Spezialfolge. Wir haben es schon angedeutet. Und wir werden in Slowenien auf dem Punkrock-Holiday sein. Und aus einem, du hast es eben gesagt, wir haben wirklich gemeinsam ein Wohnmobil, aus einem Wohnmobil. Wir haben eins gekauft, das haben wir letzte Woche erzählt. Haben wir letztendlich 5 ganze Tage, wo wir eine Folge aufzeichnen werden, die ihr dann danach in geschnittener Form, entweder dauert die nur eine halbe Stunde. Oder 16 Stunden. Oder 16 Stunden, das wissen wir noch nicht. Aber damit wir das ordentlich ankündigen, habe ich ChatGPT gebeten, uns einen Werbetext dafür zu schreiben. Der ist recht lang geworden und wird jetzt der Trailer für die Pause. Ich sage euch nur kurz, wie viel ich da reingefüttert habe. Und dann könnt ihr, und wenn ihr vorskippen wollt, das ganze Ding dauert 1 Minute 50. Deswegen, was ChatGPT daraus gemacht hat. Was habe ich eingegeben? Peter und Jean-Paul fahren gemeinsam auf ein Punkrock-Festival in Slowenien. Sie werden dort 5 Tage ganz viele coole Bands sehen und eine Sonderfolge für einen Podcast aufnehmen. Der Podcast heißt Das Schaumbad. Richtig, da habe ich auch eingegeben. Bitte schreibe einen Werbetext für diese Folge. Und den hört ihr jetzt. Tauche ein in die klangvolle Welt des Punkrock. Begleite Peter und Jean-Paul auf ihrem wilden Abenteuer auf dem ultimativen Punkrock-Festival in Slowenien. In einer ganz besonderen Folge ihres Podcasts Das Schaumbad nehmen sie dich mit auf eine unvergessliche Reise voller Energie, Rebellion und mitreißender Musik. 5 Tage lang werden sie die Luft mit den Klängen zahlreicher cooler Bands erfüllen. Von ausschreitenden Newcomern bis hin zu legendären Punkrock-Ikonen. Du wirst hautnah dabei sein, wenn die Menge progelt und sich in einem kollektiven Rausch aus Pogo, Headbanging und euphorischem Singen verliert. In Das Schaumbad tauchst du nicht nur in die Musik ein, sondern auch in die Geschichten und Erlebnisse der beiden Gastgeber. Sie teilen ihre persönlichen Höhen und Tiefen, ihre aufregende Begegnung mit anderen Festivalbesuchern und ihre Insider-Tipps, wie man das Beste aus jedem Konzertmoment herausholt. Also schnall dich an, steig ein und sei bereit für den ultimativen Punkrock-Rausch. Vergiss nicht, deine Lautsprecher aufzudrehen und die Nachbarn vorzuwarnen, denn Das Schaumbad bringt dir das authentische Festivalgefühl direkt in dein Wohnzimmer. Verpasse nicht diese spezielle Sonderfolge, die dich auf eine musikalische Reise jenseits aller Grenzen mitnimmt. Das Schaumbad, der Podcast, der dich in die Herzen der Punkrock-Welt eintauchen lässt. Lass dich mitreißen, inspirieren und werde Teil dieser einzigartigen Community. Abonniere jetzt Das Schaumbad und erlebe das Punkrock-Festival in Slowenien wie noch nie zuvor. Ja, geiler Geiler Text, oder? Ich finde, das hatte was von der Werbung von aus 90er Jahren für Actionfiguren so. Ja, weil sie auch viel zu lang ist, gell? Und immer dieses gleiche Riff läuft. So. Ja, genau, genau. Erinnerst du dich an so Super RTL Werbespots zwischen den Kinderserien? Der neue Actionman, er hat einen Haken, er klettert die Berge hoch. Kauf ihn dir jetzt, überall im Spielwarenhandel. Ja, kann ich genau. Nur 29,95 Mark. Wenn man halt mal den ganzen Samstag vorm Fernseher saß, gerade vormittags, und diese ganzen Zeichentrickserien. Genau, einfach 16. Damals hat man ja auch noch Zeichentrickserien gesagt. Genau, einfach 16 Stunden im Schneidersitz sitzen und keine Schmerzen danach haben in den Beinen. Oh, stimmt. Man konnte als Kind. Zeiten. Im Schlafanzug. Boah, bin ich da neidisch drauf. Dass es einfach in deinem Leben eine Zeit gab, wo es keine unbequeme Körperhaltung gab. Ja. Du konntest eigentlich wie so ein, weißt du, wie diese Klatschhände, die man an die irgendwo hinwirft. Nee, das ist kein gutes Bild. Wie hießen die Slimy, diese scheiß flatschigen Dinger in den Bechern? So konntest du als Kind irgendwo hingeworfen werden und war eine bequeme Position. Das stimmt, ja. Ja. Ah, das wird richtig toll. Das wird toll. Wir nehmen eine Folge aus dem Wohnwagen. Und das Schöne ist, das ist Folge 80. Das wird sogar eine Jubiläumsfolge letztendlich. Es ist auch ein bisschen eine Übung für Folge 100, wird ja auch aus dem Wohnmobil. Ich weiß nicht, ob es ein Wohnmobil wird. Auf jeden Fall aus Kanada. Wir werden uns da wahrscheinlich ein Wohnmobil kaufen. Wir nehmen einfach unser deutsches Wohnmobil mit. Genau, du hast dir eins gekauft, das hast du ja letzte Folge erzählt. Das ist im Rauschen untergegangen. Wir schicken das irgendwann schon mal vor mit dem Schiff. Wir fliegen natürlich hinterher. Und ja, wir haben das ja. Und das ist dann bis dahin auch voller cooler Sticker. Ah ja. Ja. Also jetzt ist ja ganz neu, noch jungfräulich, aber in 20 Folgen, das sind 20 Monate, das sind in Jahren 40 Jahre oder so. Vor allen Dingen, was wir unbedingt brauchen, da wir kommen ja aus Stuttgart und fahren aus Baden-Württemberg dann nach Kanada mit der Fähre wahrscheinlich, damit wir unser Wohnmobil im Rosinenbomber transportieren. Auf jeden Fall brauchen wir auf jeden Fall einen Corsica Ferris. Sticker. Jeder Schwabe hat eine Corsica-Fähren-Sticker auf seinem Auto. Oh ja, diese gelben Sticker. Ich kenne auch genug Schwaben, die ständig auf Korsika sind, weil sie da zelten. Und dann wird immer die günstigste Fähre gebucht. Irgendwie, wir müssen Freitag um 10 losfahren, weil wir haben die Fähre um 5 Uhr am Samstagmorgen gebucht. Das war die günstigste. So. Und es dann wird immer. Leute, bist du schon mal mit der Fähre gefahren? Ich bin schon mal mit einer Fähre gefahren. Aber mit Corsica der Fähre? Nee. Weil das sind diese gelben Sticker und es gibt Leute, die sammeln diese Sticker. Ja, also ich weiß. Bei mir, das ist ewig her, keine Ahnung, vielleicht 1999 oder so, als ich da war. Und da gab es Leute, die hatten dann Sticker bis zu 1982. Und waren stolz drauf, gell? Ja. Letztendlich zeigt er, wir verbringen unseren ganzen Jahresurlaub immer auf der gleichen verdammten Insel. Aber gut. Ja, aber hättest du nicht auch die Monate, wenn du dann schon 82, 83, 84 da kleben doch, hast? Doch, ich zieh's jetzt durch, mach 85, 86. Greift die Sammelwut, irgendwann, ich glaube, deswegen fährt auch ganz Baden-Württemberg immer nach Korsika. Und dass die ganze Scheibe irgendwann nur noch ein gelber großer Sticker. Aber ich stelle mir auch vor, dass bei so einer Fähre, die gerade günstig mitten in der Nacht fährt und nicht zu einer humanen Zeit, wo man gut anreisen könnte, auch nur mit so Weiblinger, Calver-Kennzeichen, noch ein paar Alner. Also da stehen einfach nur schwäbisches Umland. Und natürlich auch die erste Septemberwoche. Weil da hat Baden-Württemberg noch Ferien und dann ist auch überall. Da sind die anderen alle weg, ja. Genau. Und wenn ihr euch jetzt ertappt fühlt, uns hören ja viele Schwäbinnen und Schwaben, es ist genauso. Es ist wirklich so. Ja. Ich kenne genug Schwäbinnen und Schwaben, die nach Korsika fahren und auch konsequent zelten. Ich habe nämlich mal zum Spaß nach Ferienwohnungen auf Korsika geschaut und der Ausstattungszustand war nicht gut. Ja. Du findest keine schöne Wohnung mit guter Ausstattung. Vielleicht haben die 99 aufgehört. Ich habe ja so Tickboxen, die ich immer abhake. Spülmaschine muss, Waschmaschine kann. Ist aber ganz angenehm im Urlaub, wenn man mal ein paar Sachen nochmal durchwaschen will. Ja, die Laufsachen. Die Laufsachen, genau. Die Laufsachen. Nee, man hat ja dann so Sachen, die man... Die Klettersachen. Man hat ja Lieblingsklamotten, hat man ja häufig. Ja, du nicht, du hast immer nur schwarze T-Shirts und die gleiche Hose. Mit wem rede ich da? Andere Leute haben Lieblingsklamotten, die sie gern nochmal anziehen, ja. Verstehe. Ja. Okay, wie sind wir drauf gekommen? Ah, Sticker auf einem Wohnmobil. Sticker auf Wohnmobil. Ja. Genau, wir wollen. Ich komme ja ursprünglich aus der Eifel und das Einzige, was wir gesammelt haben, waren die Phantasialand-Sticker. Die haben sie nämlich auch immer auf das Auto geklebt. Jedes Jahr gab es Phantasialand. Ja. Da ist man noch in den Freizeitpark gefahren, um Sticker zu sammeln. Aber meine Eltern haben immer gesagt, der Sticker kommt direkt wieder ab. Da hast du halt geparkt und hast den einfach draufgeklatscht bekommen, wenn du da geparkt hast. Ah. Und der erste Move meiner Eltern war immer, nicht weil sie ihr Auto so geliebt haben, sondern weil sie Sticker auf dem Auto genervt haben. Bist du auch ein Abmacher? Ich bin kein, also mein erstes Auto bestand eigentlich aus Stickern, das hatte keinen Lack mehr. Ja. Ich hatte mein erstes Auto, das ich hatte, da war ein, wie hieß der Verein? Ich habe FC Türkspor Heidenheim Sticker drauf. Und den habe ich dran gelassen. Ja, weil guter Name. Der Türkspor, das gibt es ja, also Fußballvereine, die gibt es ja in vielen Städten. Ach so, ich habe Tötenspor. Nein, Türkspor. Ich dachte, wäre ein Stadtteil von Heidenheim. Tötenspor. Nee, Türkspor Heidenheim. Okay. Also türkisch, also oder von Türken gegründeter Fußballverein. Das gibt es ja in vielen Städten, dass es einen Türkspor Verein gibt. Genau, und ich habe den dran gelassen, weil ich dachte, das ist irgendwie edgy bei meinen weißen Freunden. Und auch so, weiß nicht, Credibility in der Heidenheimer Oststadt mit einem Türkspor-Auto. Ja, why not? Genau, ein bisschen so mit fremden Orden schmücken. Ja. Aber fand ich irgendwie auch gut. Aber das war der einzige Sticker, den du dann... Ja, der war von meinem Vorbesitzer noch drauf. Ja, gut. Und das Schaumbad-Sticker halt. Ja, die gab es damals, noch nicht. Nee. Ja. Leider. Nee, ich hatte, mein Auto war zugeklebt mit Band-Sticker, mein erstes. Ja, ja, das kann hat man halt so gemacht, ja. Tötenspor. Was war dein erstes Auto? Tötenspor könnte eine gute norddeutsche Stadt sein. Sage ich ungern. Oder eine finnische Hardcore-Band. Oder sowas. Ja, Tötenspor. Tötenspor. Ja. Oder Auch so eine norwegische Black-Metal-Band, die mit so ein bisschen fragwürdigen politischen Hintergründen. So ein bisschen, also ein paar Kirchen haben sie angezündet und ein bisschen zu viel Wikinger-Verehrung und White Pride haben sie auch so manchmal in den Texten. Bisschen zu viel an der mythischen Suppe rumgerührt. So. Aber jetzt hast du gerade ein bisschen Glück gehabt, aber ich als Journalist vergesse das nicht. Ja, was war dein erstes Auto? Ein Opel Tigra. Opel Tigra? Ist das diese Sportwagen? Wir wissen viele zum Glück nicht, wie der aussieht. Ist das so ein sportwagenmäßiges Ding? Ja, der sah aus wie der Ford Puma. Ford Puma? War so ein Zweitürer, bisschen tiefer, sportlich. So, ja. Okay, geil. Ja, war aber auf der gleichen Basis wie ein Opel Corsa. Also war jetzt auch ein Sportwagen für, aber ja. Ich hatte einen Ford Mondeo. Das ist cool eigentlich. Ford Mondeo und als Kombi. Genau, ein Kombi. Kombi, ein Riesenäumel. Also der war wirklich riesig. Also riesengroß. Aber wenn ich dich sehe, sehe ich auch immer so ein Äumelauto. Also so ein Ford Mondeo kann ich mir richtig gut vorstellen. Ford Mondeo ist mein Ding, ja. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Große Big Butts brauchen sie. Wo drin ich große dich Ärsche. Auch sofort als Jugendlichen sehe, ist so ein Opel Omega zum Beispiel. Ja. Genau. Ja, das ist ja so das Level. Ja. Opel Omega, vielleicht ein Astra. Ist. Weil du auch noch als Typ wärst, wäre so ein VW Jetta, aber dafür bist du zu jung. Ja, Jetta, nee. Ja. Nee. Jetta ist mir zu klein. Es muss schon ein Kombinationsfahrzeug sein. Kombinationsfahrzeug. Apropos Fahrzeug, soll ich eine Fahrzeuggeschichte erzählen? Willst du eine Fahrzeuggeschichte erzählen? Mobilitätspodcast. Der Podcast, der früher SUVs abfackeln wollte, erzählt heute Motorspezial beim Schaumbad. Motorspezial, genau. Ich bin neulich ein Miles. Das ist so ein Anbieter für Fahrzeuge, die man sich einfach nehmen kann. Miles, meinst du? Miles. Ich dachte, es wäre irgendwie albanische Miles. Ich dachte, es ist ein Sch, das S. Okay, dann heißen die Miles. Okay, Miles, ich bin mit einem Miles gefahren, habe ihn dann geparkt. Darf ich kurz dazwischen gehen? Ja. Jetzt fällt mir jetzt gerade auf, die nennen sich Miles, aber rechnen nach Kilometer ab. Das ist doch eigentlich auch, ne? Ja, ja. Also, können wir nochmal reden? Können wir mal, die sollen sich mal bitte melden. Wir müssen mal drüber reden. Okay, kurz, schnelle Frage, Wissensfrage. Wie viele Meilen sind ein Kilometer? Andersrum? Wie viel? Grobe Schätzung 2,3 irgendwas. Komplett falsch. 3,21? Nein. Nee? Also wie viele Kilometer sind eine Meile? Ach so. Also du hast eine Meile und die musst du jetzt umrechnen in Kilometer. Genau, dann würde ich sagen 3,21 oder so. Falsch, 1,6. 1,6 nur? Also war ich mit meinen 2,3 ganz so richtig verkehrt, erwärmlich. Ja. Ich bin auf jeden Fall mit so einem Auto nach Hause gefahren, eines Nachts. Kürzlich? Mit einem Milosch. Mit einem Milosch? Ja. Das heißt Milosch, weil sonst würden sie ja Meilen abbrechen. Ja. Und dann habe ich den geparkt an der Stelle, wo man nachts parken darf. Das ist ein vollkommen legitimer Parkplatz. Für die Nacht. In der Rote-Bühl-Straße, Ecke Schwabstraße. Da darf es eine Spur ab, ah, ja, doch, kenn ich, ab 20 Uhr ist, sind das einfach Parkplätze. Ja, ja, du darfst die Spur zuparken. Am nächsten Morgen aber nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, ich stelle mich da hin. Warst du wieder am Feuersee, ein paar Bierchen trinken? Nee, ich fahr nicht vom Feuersee zur Schwabstraße. Ah ja, stimmt. Das ist dumm, ja. Dafür nehme ich ein Taxi. Ja. Ja, sorry. Nee, ich bin aus irgendeinem ferneren Stadtteil, irgendwo Richtung jenseits des Neckars. Oh Gott, Cannstatt, was für ein Cannstatt? Sowas rum. Oh, da muss er auf. Da bin ich mit dem Milosch nach Hause gefahren, hab den da geparkt, bin nach Hause gegangen und schlief. Es war sehr spät. Ich bin nüchtern gefahren, möchte ich betonen. Mhm. Trotzdem war es sehr spät. Am nächsten Morgen um 7 Uhr bimmelt mein Telefon von Anrufer Milosch, also Miles, ruft mich an. Ehrlich? Ich war zu müde. Die haben dich angerufen. Ich war zu müde und dachte, Herrn Bock, bin ich reingegangen. War dann aber wach. Dann bin ich, komm, scheiß drauf, jetzt bin ich wach. Habe ich meine Mails gelesen. Hallo, Herr Fro. Herr Frau. Also, Sie wussten deinen Namen noch nicht so richtig. Also, Herr guten, Frau. Guten Morgen, Nutzer, haben Sie, glaube ich, so gesagt. Guten Morgen, Peter. Peter. Ah ja, die New Economy, die duzt ja. Guten Morgen, Peter. Moin, Peter. Guten Morgen, Peter. Hier ist die Marie von Milosch. Ich habe gerade mit den Bullen telefoniert. Die schleppen gleich die Karre ab, die du da geparkt hast gestern Nacht. Das kostet dich 350 Euro. Geh mal schnell, falls du das noch liest, hast du ungefähr 30 Minuten Zeit, ab Absenden dieser E-Mail, diese Karre wegzunehmen. Und dann, ich wohne relativ, also unter 30 Minuten zu Fuß. Ja, und ist zu machen, aber... Genau, dann schnell nackt rausgegangen. Ja, natürlich. Dann nochmal kurz reingegangen, mir meine Hose realisiert, angezogen. Du bist nackt, ja. Dann raus, dann bin ich da schnell hin. Da ist, okay, steht noch da. Dann ist aber gerade in dem Moment ein Reinigungstyp an dem Auto und reinigt es. Nein, von Miles. Von Milosch. Milosch. Von Miles. Wo wir gerade drüber reden, wir hatten noch vor zwei Folgen oder so, habe ich gerne erzählt, dass ich Leute gerne korrigiere, wenn sie Sachen aussprechen und dann sage, wie sprichst du das denn aus? Da wird doch Französisch ausgesprochen. Da würde mit Miles auch super funktionieren, wenn jemand sagt, ich habe mir dann ein Miles-Auto genommen, dann so, wie sprichst du das denn aus? Das heißt Millet. Millet. Milosch. Okay. Aber wir sind jetzt Milosch bei Milosch. Ist Ungarisch. Ja. Ungarisch. Das ist ein ungarischer Vorname, glaube ich, Milosch. Der kommt auch ins Auf jeden Fall ist da dann dieser super, super Chirurg. Ist dieser Typ und putzt dieses Auto. Und ist stinksauer auf mich. Was denn? Ich habe gesagt, sorry, ich muss die Karre wegfahren. So, nee, die habe ich jetzt gemietet. Zum Putzen. Zum Putzen, genau. Auf einer Spur, wo er eigentlich gar nicht mehr stehen darf. Genau, und er zu hat der sich, Uhrzeit. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wer hier so beschissen parkt. kann ich es bitte nehmen und wegfahren? So, nee. Das mache ich jetzt fertig. So, Alter, ich habe noch 12 Minuten, dann schleppen die scheiß Bullen das hier ab. Bitte, bitte lass mich kurz wegfahren. Nee, ich meine, das Problem von dir und von Miles oder Milosch und nicht meins. Ich putze den Typen jetzt hier fertig. Aber bekommen die dafür Kohle und locken sich da ein? Oder? Genau, der ist, ich schätze mal, dass das so Dienstleister sind. Also er arbeitet nicht bei Miles, die sind Dienstleister, die laufen dann wahrscheinlich durch die Stadt und putzen diese Autos. Ja. Ja, interessant. Und die mieten die für den Zeitraum dann. Ach, natürlich. Krass. Also, wahrscheinlich bezahlen die nicht, die haben dann irgendwie so einen Login, so einen Code, Reinigungslogin. Aber wäre geil, mal so einen Zugang zu haben. Aber, also, war dein Angebot, du hättest doch auch mit seinem Gemieteten einfach kurz um die Ecke fahren können, oder? Und ihn mitnehmen sogar. Er wollte das fertig machen. Okay. Dann ist die Frage, also bevor du dir jetzt auflöst, wie es sich aufgelöst hat, hast du Geld geboten ihm? Das war tatsächlich ein Gedanke. Weil also ich komme hier in 15. Das erste Mal, wo genau, ich im Kopf habe, so richtig weil korrupte, ich bin nie ein Typ, der sagt, ich versuche das jetzt mit Geld zu lösen. Aber das wäre ein Moment gewesen, wo in mir zumindest der Gedanke aufgeblitzt wäre, ich glaube, ich kann das nur noch mit Geld lösen. Ja. Nee, ich habe dann tatsächlich ihn fertig putzen lassen, mich daneben gestellt, zugeguckt. Okay. Ich hab ihn also er war sehr pumpig und unangenehm Und ich habe versucht, dagegen zu steuern und maximal freundlich und devot zu sein. Wie der Brite sagt, kill him with kindness. Genau, genau. Ja. Also, hey, sorry, ich weiß, du machst Sonne und bla bla bla. So, ja. Hey, ich will dich auch gar nicht stressen und du machst bla bla bla. Ich war sehr, sehr toll den Job. Ich war sehr freundlich zu ihm. Hast du dabei auch so gestöhnt? Nee, und, oh, du nee, und ich habe seine Stirn geleckt. Ja. Ja. Nee, ich habe ihn dann machen lassen und stand, was weiß ich, so 7 Meter abseits. Und dann habe ich tatsächlich diese Frau Milosch nochmal angerufen und gesagt so, hey, folgendermaßen, hier der, ich wollte es jetzt gerade abholen, danke für deine Mail heute Morgen, aber der Typ sagt, er muss es jetzt erst fertig putzen und du meinst, die Bullen kommen gleich so. Ja, wenn du jetzt da bist, dann würde es schon passen, jetzt entspann dich. Und hat sie dich beruhigt? Ja, genau, das okay. Würde schon passen, wenn du jetzt hier stehst und wenn die dann kommen, dann sagst du, fahr mal halt weg. Und das Gute war auch, dieser Putzmann hatte natürlich die Türen offen und die Kofferraumklappe und auch die Motorhaube. Ja. Und hat er halt dran rumgemacht und Sachen, dass es so aussah, als wäre kaputt. Ja, genau, als würde es reparieren oder so. Also es ist schon legitim, dass er da stand. Genau, und dann bin ich zu dem Typ wieder, dann war er fertig, dann gibt mir so ein Zeichen, bin fertig. Dann habe ich mich noch 12-mal entschuldigt, dass ich ihn so genervt habe. Und dann, ja, passt schon. Dann waren wir auch, haben wir unsere Stirne abgeleckt. Ja. Und er hat gesagt, ja, ich habe übrigens 50 Cent gefunden beim Putzen auf dem Boden. Die habe ich dir da reingelegt, die kannst du dann mitnehmen. Also hat er dich am Ende noch bekommen. Ja, genau, genau. Okay, cool. Ja, super, vielen Dank. Und dann im Scheibenwischer klemmte ein 40-Euro-Strafzettel. Oh, den musst du so zahlen. Den habe ich dann sofort bezahlt. Weil jetzt noch eine Milosch-Geschichte. Neulich hatte ich auch mal einen Milosch, habe einen Strafzettel gekriegt. Dann ging er über Milosch in die Bearbeitungsgebühr und dann habe ich für diesen 25-Euro Strafzettel noch 60-Euro Bearbeitungsgebühr. Das waren irgendwie 85 € und ich bin, glaube ich, 2 Kilometer gefahren. Also. Ja, die Geschichte hast du mir sogar erzählt, weil du dem Wagen ja beim Strafzettel bekommen auch über Tage lang zugucken konntest, weil er bei dir in der Nähe stand. Ja. Und zwar direkt in der Nähe. Du konntest von deinem Balkon drauf gucken. Genau. Ja. Ja. Ja. Aber das war eine sehr teure Fahrt. Also ich hatte jetzt 2 sehr teure Milosch-Fahrten. Ich habe mir auch abgewöhnt, diese Carsharing-Autos zu wild abzustellen. Habe ich mir abgewöhnt. Ich habe es jetzt 2-mal. Am Anfang war ich nämlich da auch vogelwild und habe gedacht, den mietet schon jemand in den nächsten 5 Minuten. Aber dadurch, dass wir mehrere Anbieter mittlerweile haben und auch das Ordnungsamt langsam ein bisschen genervt von den Karren ist, sollte man es nicht mehr tun. Ja. Man muss sie vernünftig parken. Oder wirklich in einer Gegend, wo sie wirklich nach 5 Minuten weg sind. Genau, also in der Innenstadt kann man davon ausgehen. Ja. Aber nicht in den Bergen, wo wir wohnen. So ein Millet kannst du nicht einfach abstellen. Milosch. Genau, ja, das waren meine Mobilitätsgeschichten. Aber finde ich auch ganz interessant, weil ich habe mich schon häufiger gefragt, wann und wie werden die gereinigt? Dass halt wirklich jemand kommt, sich einbucht und die mitten auf der Straße reinigt. Ja. Weil ich habe noch nie eine Reinigung gesehen, finde die aber im Vergleich zu dem anderen Anbieter, jetzt haben wir so viel über die geredet, ich nenne den anderen Anbieter nicht, sonst denkt noch jemand, wir machen hier bezahlte Werbung, wenn ich den anderen jetzt nenne und darüber mecker, weißt du? Ach so. Ja. Und dieser andere Anbieter, da sind die Karren nämlich manchmal unter aller Sau. Vom Reinigungszustand? Ja. Ja gut, die haben nicht so einen wütenden Putztypen. Ja. War gründlich und wütend. Gründlich und wütend. Das ist eigentlich auch eine gute Werbung für seine Putzfirma. Gründlich und wütend. Cool. War ein guter Morgen dann. Ja, klingt super. Vor allen Dingen morgens um 7 so. Ja. Also, das war wirklich nervig. Weil ich mir jetzt gemerkt habe, parkt nicht in der Rodebühlstraße über Nacht. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Und was ich mir als zweites gemerkt habe, ist, wenn jemand von Milosch anruft, geh mal besser ran. Ja. Ja. Weil ich hätte den. Wieso Anruf sollten die auch morgens ignoriert? Ja. Wieso soll. Also, ja, ich dachte es dann schon. Aber es war noch so ein Schlaftrunkenheit. Ja. Ich gehe grundsätzlich nicht ans Telefon. Ja. Also grundsätzlich? Ja, ich auch. Also, sobald ich die Nummer nicht kenne, gehe ich nicht ran. Bei Firmen steht es ja dann. Achso, bei Firmen. Milosch GmbH. Genau, und so. Da gehe ich auf gar keinen Fall ran. Aber auch. Also, es kann auch sein, wenn ich gerade dich nicht im Telefonbuch gespeichert habe, dann musst du mir. Ich bin ja nur temporär gespeichert. Ich habe nämlich diese Woche eine Woche ein und dann löscht du mich. Und Firmen rufen ja auch gerne mittlerweile von der Handynummer an. Ich hatte nämlich diese Woche 6 Anrufe von einer normalen Mobilfunknummer. Aber immer die gleiche und immer zur gleichen Zeit. Also immer mittags um 20 vor 12 hat die angerufen. Mhm. Und da bin ich mir auch recht sicher, weil ich bin schon mal rangegangen und da war nämlich auch irgend so eine Telekom-Bums dran, dass die mittlerweile auch Handynummern nutzen, weil man dann eher mal rangeht, weil man denkt, da ist ja eine Privat- und ich habe keine Lust, die Leute abzuwimmeln. Ich war selbst mal Telefonist. Ja. Und die lassen sich schwer abwimmeln. Du, Peter, ich hätte noch eine Frage an dich. Ja, ich habe dann auch noch eine. Ist aber sehr persönlich. Bist du sapiosexuell? Sapio, jetzt brauchen wir wieder Latein oder Griechisch. Sapio, ist das Samen oder sowas? Nee. Pflanzen? Nee. Sapling, ist das nicht ein... Was heißt Sapio? Ich weiß es nicht, ob ich das bin. Ich gehe davon aus, dass ich es bin. Sapiens bezeichnet eigentlich nur die Fähigkeit zur Wahrnehmung. Deswegen ist auch die Person, die diesen... Und ich habe das von Psychologie hier und heute so eine Wissenschaftsplattform dann kopiert, weil mir Wikipedia nicht ausgereicht hat. Und da wurde sofort, als ich Copy-Paste gemacht habe, gesagt, bitte zitiere mich aber auch, wenn du es schon vorliest oder kopierst. Deswegen mache ich das jetzt, Stange, W, 2023, Sapiosexualität. Die Stange. Eher fragwürdigen Neologisme, Sapiosexualität beziehungsweise sapiosexuell, da geht er dann später drauf ein, weil der nur die Fähigkeit zur Wahrnehmung ist, beschreiben jene sexuelle Orientierung, die mehr beziehungsweise vorwiegend, da sieht man das, Wissenschaft, bei Wikipedia steht nämlich nur, sapiosexuell ist, und jetzt kommt es, auf den Verstand eines anderen Menschen, denn auf dessen Körper ausgerichtet ist. Wobei die sexuelle Stimulation vor allem durch eine hohe Intelligenz erfolgt. Ein sapiosexueller Mensch fühlt sich demnach von der Intelligenz mehr angezogen als von der äußeren Erscheinung. Okay, das ist immer, ich find, Sexualität ist da schwierig. Das müsste dann definiert werden, weil Intelligenz ist natürlich hochattraktiv. So, oder also, genau, also ja, eher die Frage nach, findet was Menschen attraktiv, wenn sie intelligent sind? So, das ist halt einfach ein Attraktivitätsmerkmal. Aber sexuelle Lust auslösen von. Ja, und auch selbst gut in wenn, Mathe sein. Wenn dich intelligente Menschen horny machen, bist du ja nicht exklusiv sapiosexuell. Du bist ja zeitgleich auch auf jeden Fall homo, hetero oder bisexuell oder alles dazwischen. Also du bist ja nicht nur eine Sexualität. Und deswegen ist das eh immer mit diesem sexuell auch dieser Sexualitätswahnsinn. Aber wenn mich demnächst jemand fragt, sage ich mal, ich bin sapiosexuell. Ich finde das auch die. Du findest. Dass die. Intelligente Frauen geil. Oder Männer oder. Intelligenz finde ich geil. Tiere. Ja? Ich finde Intelligenz geil. Wenn so eine Krähe weiß, wo sie das Dreieck in die Form reintun muss und dieses Dreieck nimmt und anstatt in den Kreis in diese Dreiecksform drückt. Ah, jetzt. Ah, okay. Ja, wenn so eine würdest, Krähe, da werde ich... Du wirst dann geil von der Krähe. Ja, die Krähe macht mich horny. Ich möchte keinen Sex mit der Krähe, aber ich bin dann horny. Oder Delfine, wenn sie ihr Spiegelbild erkennen. Das findest du dann geil. Ah, ja. Dann will ich sofort ein Lexikon ablecken. Ey. So ein Affe... mit einem Stein nimmt und eine Nuss aufknackt. Oh, so. Ja. Oder wenn Krähen Nüsse auf die Straße werfen und mit Boner Autos sie knacken. Das ist auch fiel mir gerade so ein, dann werde ich so geil. Das ist auch so irgendwie so 90er. Ja. Ich hatte irgendwas anderes 90er-mäßiges gesagt. 90er waren geiler einfach. Ja. Es gab auch mal in den 90ern so eine Nippelphase in den Werbungen. In der Werbung. Stimmt, ja. Es gab viel mehr Nippel. Egal was, ne? Schokolade. Überall blablabla. Nippel und dann hat es wieder aufgehört. Ja. Schade. Hm. Ich bin Freund von Nippeln. Ich mag Nippel im Fernsehen. Und Werbespots. Nippel. In echt nicht. Im Fernsehen. Ich finde halt, find halt den Begriff Nippel schon so ein bisschen. Ja, stimmt. Warze ist schöner. Ja. Aber Nippel klingt so formell. Nee, nicht funktional klingt Nippel. So, als könntest du da dran auch deine Jacke aufhängen. Weißt du, als hättest du den Flur einfach. Aber auch freundlich. Nippel. Ja, klingt freundlich, aber trotzdem eher so funktional. Ja. Ich hänge meine Jacke mal da an den Nippel im Flur, weißt du? Ja, das macht man. Ja. Nippel durch die Lasche ziehen. Aber Warze, und weißt du, wie es drumherum heißt? Hof. Der Warzenhof. Ja. Schlimmstes Wort der Welt. Warzenhof? Warzenhof. Warzenhof. Warzenhof ist noch hässlicher als Skrotum. Warzenhof könnte auch so ein Ritter der Tafelrunde gewesen sein. Ritter der Warzen. Der Warzelrunde. Ritter des Warzenhofs. Warzenhof, zieh dein Schwert. Wir ziehen in den Krieg. Ja. Oder auch so ein Zwerg bei Herr der Ringe. Stimmt, ja. Ja. Warzenhof. Gimli Warzenhof. Der Neunte. Der Neunte. Haben die Zahlen? Ja, ja. Zwerge werden doch so alt, die brauchen noch keine Zahlen. Ich weiß nicht, ich habe diese scheiß Hobbit-Filme nicht geguckt, weil ich die scheiße fand, den ersten. Hobbit oder Herr der Ringe? Hobbit. Herr der Ringe war okay. Aber da sind die Zwerge ja nicht so zentral. Ja, stimmt. Beim Hobbit waren sie ja sehr zentral. Sind dann aber die jetzt Hobbits zentral? Noch eine Frage, weil ich habe auch nur den ersten gesehen. Stimmt. Was hat dich am meisten genervt? Weil ich habe danach auch nie mehr einen gesehen. Nichts hat mich direkt genervt, der war einfach langweilig. Mich hat da was fürchterlich genervt, die fahren doch mit so Fässern dann auf einmal den Fluss runter, weil das sie weiß da irgendwie nicht mehr. Ich glaube, ich habe größtenteils geschlafen. Auf Action ausgelegte Szene, die ewig dauert, und du siehst aber einfach nur Leute immer mit auf Fässern einen viel zu raftigen Fluss runterballern. Und irgendwann denkst du halt so: Ja, jetzt habt ihr jede Kameraperspektive gezeigt, das ist wahnsinnig actionreich, aber sie fahren auf Fässern einen Fluss runter. Also irgendwann ist die Sache auserzählt. Schon ziemlich lame, ja. Ja, gut. Danke, Peter Jackson. Du hast noch eine Frage? Ich habe eine Glaubensfrage. Ich biete dir eine Welt an. Okay. Hättest du gerne eine Welt ohne Handys? Also du hast die Wahl zwischen einer Welt ohne Handys. Ja. Es gibt keine Mobiltelefone. Ja. Alles ist wie immer, ja. Aber es gibt keine Mobiltelefone. Ja. Oder nicht. Was hättest du lieber? Ist Smartphone damit eingeschlossen? Alle Mobiltelefone. Also es gibt Computer und Festnetz und so weiter, aber es gibt keine Mobiltelefone. Ob ja oder nein? Also ich muss mich entscheiden. Genau. Was ich cooler finde. Ich habe, bis ich 19 war, hatte ich mal kurz mit 15, 16 Handy. Ist dann kaputt gegangen, dann war ich wieder zu faul. Ich hatte erst ab 19 ein Mobiltelefon dann und habe das auch sehr sporadisch nur genutzt. Also damals hatte man ja so Nokia-Knochen zum Telefonieren und SMS schreiben. Ja, irgendwie eine SMS, 79 Pfennig. Und ich muss sagen, ab dem Moment, wo jetzt aber Musik per Streaming geht und auch Internet auf dem Smartphone, ist das zwar häufig auch ein Zeittöter. Und wir gucken viel zu viel auf diese viereckigen Bildschirme. Aber da kann man sich ja auch, und da bin ich sehr gut drin, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, kann ich die auch sehr gut in der Tasche einfach lassen. Aber ich mag das schon sehr gern, durch die Gegend zu gehen und auf einmal Lust auf ein Lied zu bekommen, weil mir einfach in den Kopf reinspukt. Der Musiker. Und das ich bis abends vergessen hätte. Und ich kann einfach sofort hören. Und deswegen sage ich, nee, ich nehme die Technik mit. Das ist weniger romantisch, aber ja, ich meine, so verändert sich die Welt. Genau. Danke für die Antwort. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Nicoletta Hasenberg hat uns, glaube ich, auch beide gestresst, dass wir noch an die Social-Media-Kanäle denken sollen. Das hat sie mir auf jeden Fall geschrieben. Gleiche Antwort hast du. Da sind wir genau beim Thema. Ja, ja. Ja. Hallo, Nicoletta Hasenberg hier. Bitte Content für die Socials denken. Socials, so sagen die Kids. For the Socials. Danke, Winkehand. Hat sie gemacht. Ja, Nicoletta, ja. Du hast es tatsächlich jetzt auch mal in eine Folge geschafft. Ja, sogar uns, aber auch, dass sie weiß, dass wir heute aufnehmen. Da ist sogar Interesse da. Nicht nur die Dienstleisterin, finde ich gut. Informiert. Nicoletta, Grüße. Ich würde auch sagen, vielleicht nehmen wir sie sogar mit zum Punk Rock Holiday, dass sie uns begleiten kann. Mit Storys. Hey, wir nehmen die nicht. Also, die muss. Also, ich meine, das ist ihr Job. Ja, stimmt. Also, das ist gut, nicht so. Dann muss er halt auch bei uns. Muss er sich das aussuchen. Im Wohnmobil pennen. Ja, das ist halt bitter, aber musst du durch. Cool. Darf ich dir zum Abschluss dann auch noch so eine Entweder-Oder-Frage stellen? Ja. Auch so eine Entwicklung der letzten Jahre. Wenn du. Nehmen wir. Wir wussten eigentlich schon viel, viel länger. Aber wenn du eine Welt mit oder ohne Klimawandel haben könntest. Was würdest du denn nehmen? ganz klar mit, ich genieße es sehr, in Shorts rumzulaufen im September. Hä? Ich wollte nur eine dumme Frage zu Also stellen. Ich sehe das so, folgendermaßen. Nee, damit verabschieden wir uns heute nicht, mit diesem Rauschen. Ach so. Ich wollte nämlich gerade loben, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht ist der Sound ja gut. Nochmal so eine ganz normale Folge, die haben wir letztes Mal schon abgefeiert, aber ich glaube, davor hatten wir nur Sonderfolgen wieder, gell? Ja, ja, und nächste wird auch wieder eine Sonderfolge. Nee, wir hatten schon ein paar normale, aber irgendwie kommt mir vor, Sauna. Wir haben eine Sauna, dann hat man eine Live-Folge. Dann haben wir so ein bisschen durch den Frühling gequasselt, aber da waren wir auch in anderen Studios, stimmt? Also wir waren nicht im Studio. Oh, durcheinander. Aber wir hatten lang keinen Gast mehr. Ja, wir sollten nochmal jemanden einladen. Das übrigens auch, und das ist eine Bitte an alle anderen Podcasts auch, es gibt, und ich bin ganz, ganz großer Fan vom Gendern, auch gerne mit dem Binnenpause und Innenmachen, aber das Wort Gast ist neutral. Das muss ich nicht gendern. Ja, wenn der Artikel davor steht. Ich habe nach aber nicht mehr zugehört. Ich bin ganz großer Fan von Gendern, aber. Stimmt, ich habe aber gesagt. Nein, aber ich finde dieses Wort, und ich habe wieder aber gesagt. Aber Gästin ist wirklich der einzige Punkt, das muss ich nicht gendern. Das ist wie Personen gendern. Man kann es machen, deshalb, aber das ist so, wie wenn man Taxis sagt. Im Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr Gästinnen verhindern wollt. Entschuldigung, jetzt bin ich. Es geht nur um den einen. Ich weiß. Geht nur um den einen. Gästinnen gibt es nicht. Also doch, jetzt im Duden gibt es mittlerweile. Ich habe nichts gesagt. Ich bin zur alten weißen Kartoffel. Oh Gott, so wollte ich nie aus dem Podcast rausgehen. Ich fühle mich wie Dieter Nuhr. Du hast es geschafft. Wir sehen uns. Wir hören uns bei unserem Bericht aus dem Pankow Holiday, wenn ich nicht bis dahin vor Scham im Boden versunken bin. Ich werde ihn jetzt irgendwo ertränken. Dieses miese CSU-Schwein. Liebe HörerInnen. Ich liebe euch alle. Und ich werde euch niemals Gästin nennen. Genau, danke fürs Zuhören. Bis bald. Peace, I'm out. Dein Peter und dein Jean-Paul. Jean-Paul und Peter. Dave Jean-Paul. Dave Chappelle. Ich glaube, wir schneiden das nochmal und machen nochmal die Farbe. Also, danke fürs Zuhören, liebe Kids, Folks. Hasta Banana. Hasta Lue Legal. Si. Si, si. Buenas noches. Ai, ai, ai, ai, ai. So, ich habe, glaube ich, Stopp gedrückt. Ich verstehe dieses Gerät nicht. Die lange Tüte, komme ich nicht mehr klar. Wieso eigentlich lange, weil die Mikros ein bisschen länger sind, oder wie? Na, ja, die lange Tüte. Klingt lustig. Oh, wirklich unangenehm. Ich finde nur diesen, also find dieses eine finde ich halt wirklich schlecht. Also, Gender klingt halt, nein. Was? Ja. Nur weil du hier deine, genau, so wirklich jetzt, so wirklich jetzt. Und dann heute Abend, weißt du, die Leute stellen sich jetzt vor, dass ich so auf der Couch sitze und dann so, Dieter Nuhr läuft da irgendwie nur am ersten. Und so stellen die sich mich jetzt vor, dass ich auf der Couch sitze und dann in Wirklichkeit dann so sage, ja genau, darf man auch nicht mehr. Du lachst dann so, dass deine Augen so rauskommen. So stellen die sich vor. Ja, super. Oh, es läuft noch. Oh, läuft noch. Ja.